Die Fahne steht, es steht der Band gerichtet und in Reihen. Wir treten vor der Fahne an und wollen schwören, Mann zu Mann, bereit zu sein. Zu sein. Die Fahne ist das Testament, mit dem das Reich beginnt. In ungeheuerem Brand verbrennt, woran ihr nicht mehr glauben könnt. Und seid bereit. Wir sind